Ich komm mit Eiern in der Größe von zwei Heißluftgasballons und nem Schwanz in der Größe eines Eisenbahnwaggons. Also Platz da. Ey, yo, gib mir die Pistole. Flex, lass rocken. Ich trick F.A.'s Mama das Crystal. Für dich ist Business, wenn du paar Zehner Weed an deine Dorfkollegen tickst. Denkst, du machst ordentlichen Schnitt wie ne Tortenheberspitze. Aber dein Portemonnaie ist ein Witz. Kriege die Summen, die mir bei One-Night-Stands verloren gehen, in der Ritze meiner Porsche-Ledersitze. Ich tauch in deiner Town auf, laufe dein Haus mit einem Haufen Kanacke. Du siehst dabei zu, wie dann deine Frau missbraucht wird auf der Daunenmatratze. Die Mutter lässt deine ehelichen Pflichten jetzt von jemandem verrichten, der es versteht, wie man sie fickt. Ich pack den Beamer vor deinem Haus mit nem quietschenden Sound. Renne die Treppe noch, kicke die Tür zu deiner Mietwohnung auf. Hebe mein Shirt und pulle die Gandern aus meiner Jeanshose raus. Schieb sie dir lieblos ins Maul und du deep-throatest den Raum. Wirklich ein Chromfang, yank die S-Line. Ich lass diese Bitches nicht in mein Geschäft rein. Schlampen, yeah, Verräter, yeah, Lügner, yeah, Pussys, yeah, 30 Mille Cash in der Jeans von Gucci. Gangster shit, ich leer das Magazin der Uzi. Schlampen, yeah, Verräter, yeah, Lügner, yeah, Pussys, yeah, dunkle Scheiben, Chromfelgen, yank die S-Line. Ich lass diese Bitches nicht in mein Geschäft rein. Schlampen, yeah, Verräter, yeah, Lügner, yeah, Pussys, yeah, 30 Mille Cash in der Jeans von Gucci. Gangster shit, ich leer das Magazin der Uzi. Schlampen, yeah, Verräter, yeah, Lügner, yeah, Pussys, yeah,